Wir gehen raus, bemalen die leblosen Fassaden mit Spraydosen am Abend in den Regenbogenfarben. Hoffen sie sehen die Zeichen noch in 10 Millionen Jahren. Ehrenlose Taten, während wir auf Szene Drogen warten, vor denen uns damals die Pädagogen warnten. Während wir uns ohne Karte einen Weg nach oben wagen, können die Sterne nicht erreichen, aber sehen den großen Wagen. Geben alles preis, seitdem wir teure Telefone haben. Alles besser als ein Leben ohne Namen. Unsere Egos werden in sozialen Medien hochgeladen. In unseren Lebensläufen fehlt der rote Faden. Wir sind Nazis, die beim ersten Date eine Trainingshose tragen. Kein Interesse haben, was wird aus uns und ähnlich doofen Fragen. Wir werden sicher nicht dieselben ohne Tränen oder Narben. Stress starten ist der Gegenpol zum Warten, denn wir haben unsere kurze Zeit schon ewig totgeschlagen. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Vorbei. Vorbei. Wir sind analoge Menschen in einer digitalen Welt mit einer Haltbarkeit, die circa 70 Jahre hält. Ich höre den Regen prasseln auf das Dach vom Partyzelt. Hier vergingen die Tage schnell auf der Jagd nach barem Geld. Die Wiege ist der Staat und die Ziellinie ist Grab. Wir waren keine von den glücklichen Familien im Park. Kleine Räder in einem Riesenapparat. Die erste Liebe nicht geblieben und das Feeling ist vernarrt. Sarkasmus nicht die Heilung, denn das Lachen trügt. Der Hass genügt nicht, um zu spüren, dass die Asche glüht. Wir sind abgebrüht auf dem Weg vom Säugling zum Häuptling. Stunden auf der Couch, um Träume zu deuten. Wir können die Wahrheit aus der Lüge schaffen, solange unsere Bühnenmasken und Kostüme passen. Wir haben Angst, dass wir den Fortschritt verpassen, bis wir irgendwann den Orbit verlassen. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Vorbei, yeah, vorbei. Wir stehen mitten in dem Tunnel und am Ende ist es Licht. Wenn alles hier vergänglich ist, warum denk ich noch an dich? Die ganzen Fragen hier verschwende ich für nichts. Der Sinn des Lebens ist, dass man die schönen Momente nicht vergisst, bis die Erinnerung dann endgültig erlischt. Halt das Glück so fest du kannst, wenn du es erwischt. Wir sind nur Gäste in den Schlössern dieser Stadt. Haben schlechte Karten, also bluffen bis es klappt. Ich geh da mal im Müll entsorgen, der mir die sich versperrten sehe, die Idylle morgen. Ohne dich bin ich unglaublich leer. Doch ohne Kater wär der Rausch nichts wert, yeah. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Irgendwann ist irgendwann vorbei. Vorbei. Vorbei.